Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, drittes Kapitel, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Gott segne dieses Wort. Seine Stimme. Hier in diesem Bibeltext aus der Offenbarung im dritten Kapitel lernen wir mehr über unsere Beziehung mit Jesus Christus. Und zwar, wie er an die Tür klopft, und das ist also die Tür unseres Herzens, und wir hören ihn rufen und wir tun gut daran, unsere Herzenstür ihm zu öffnen, dann als Reuegesünder zu ihm zu kommen, zu bereuen, zu bekennen und zu bereuen. Und dann in eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus einzugehen. Und darauf kommt das hier an, in der Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Und ich möchte euch einladen, die Offenbarung so auch anzugehen, das ist auch Gottes Wort, aber in Bezug auf die Kirchen, also es geht ja auch um Kirchengemeinden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass vor allem das zweite und dritte Kapitel, startet mal im ersten Kapitel durch und geht dann in Kapitel 2 und 3 rein. Und da sind also die verschiedenen Glaubensgemeinden, an die unser Jesus Christus schreibt, durch den Apostel Johannes. Ja? Und es ist wichtig, dass ihr versteht, also Offenbarung hat viele Stellen, die nicht so einfach zu verstehen sind. Aber der Schlüssel zum Erfolg hier ist, dass ihr all diese ganzen auch Visionen und die ganzen apokalyptischen Elemente und so weiter, die ab dem vierten Kapitel, also Kapitel 4 bis 20 folgen, im Zusammenhang seht mit den Kirchen. Und darauf kommt es an. Jesus Christus ist hier sehr, sehr besorgt das seelische Wohlbefinden der verschiedenen Glaubensgemeinden in den sieben verschiedenen Kirchen. Und darauf kommt es an hier, ja. Und versucht dann nochmal, oder geht dann, lest mal alles durch, geht dann aber unbedingt ins 21., 22. Kapitel rein. Da spricht unser Herr Jesus auch wieder, ja. Wenn ihr eine neues Leben-Bibel habt mit roten Buchstaben, also wo Jesus Worte in Rot sind, da spricht Jesus wieder. Und da geht es dann um das neue Eden und das neue, was auch neue Jerusalem genannt ist, ja. Und das bezieht sich dann auf den Moment, wenn unser Jesus Christus wiederkommt, das zweite Mal zurückkehrt, am jüngsten Tag. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch fernhaltet von irgendwelchen Interpretationen oder Leute versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Darauf kommt es hier auch gar nicht an. Das ist nicht, was unser Jesus Christus möchte. Denn er sagt uns auch, dass niemand die Zeit voraussagen kann. Was passiert ist hier, also jetzt in der Zeit, die nun kommt, ist, dass unser Jesus Christus wiederkehrt, das zweite Mal, am jüngsten Tag. Und das ist es, Ende. Ja, und wenn Leute also versuchen, irgendwie Wahrsagerei oder Zukunftsforschung hier zu betreiben, das ist absolut falsch und nicht, das hat gar nichts damit zu tun, was unser Jesus Christus möchte. Ja, er kommt das zweite Mal wieder, am jüngsten Tag, und das ist es. Was daran entscheidend ist, ist nicht irgendwelche Symbole oder Nummern zu interpretieren oder wie auch immer. So funktioniert das nicht und das ist nicht das Ziel, sondern es geht immer um unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und so bieten sich hier die ersten drei Kapitel an, als Anker und Startpunkt daran festzumachen, was unser Jesus Christus den Gemeinden ins Herzen spricht und so auch uns einlädt, wenn er an die Tür klopft und wir ihn hören, ja, dass wir die Tür öffnen, unbedingt, wenn ihr Jesus Christus hört, dass ihr also, ja, also im übertragenen Sinne, dass ihr eure Herzen öffnet, ihm die Tür öffnet und er kommt dann rein und geht eine persönliche Beziehung mit euch ein. Und darauf kommt es an, als reuige Sünder natürlich, ja. Und dann seht mal zu, wie er dann, wirken kann. Also hört auf seine Stimme, spricht, geht jeden Tag rein in die Bibel, lest weiter und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen hier. Ja, in der Offenbarung sind auch viele Elemente aus dem Alten Testament drin. Man kann auch viel lernen und so, aber darauf kommt es an. Also die ersten drei Kapitel und dann natürlich die letzten beiden beziehen sich also direkt auf den jüngsten Tag, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt. Und hört auf seine Stimme. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Stimme, für dein Wort, dass wir zu dir kommen, dein Wort hören, du klopfst an unsere Herzenstür und dass wir öffnen und dann mit dir speisen, so wie die Menschen damals ja auch zusammen, 2000 Jahren zusammenkamen, als Freunde zusammen, ja, und dann zusammen speisen und eine persönliche Beziehung miteinander eingehen, mit dir eingehen. Und du leitest uns, Herr Jesus, in dein Wort und du hilfst uns dann, dass wir dir nicht gleichgültig gegenüberstehen. Das ist nicht, was du wünschst, sondern dass wir durch unseren freien Willen, in unserem Glauben an dich, durch das, was du am Kreuz für uns getan hast, für uns gestorben bist, für unsere Sünden, ein für Mal und dann am dritten Tag auferstanden bist und unsere Erlösung für uns vorbereitet hast, die wir dir als Reugesünder zu dir kommen. Und du hilfst uns dann in unserer persönlichen Beziehung mit dir bis zum jüngsten Tag, wann auch immer das ist. Nur du weißt das, unser Herr Gott weiß das. Wir danken dir, Herr Jesus, und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.